Labor für Entrepreneurship. Was wollen wir hier machen? Wir wollen zeigen, dass man aus einem Einfall, aus einer Anfangsidee systematisch etwas erarbeiten kann, was taugt dafür, dass man es in den Markt bringt und dafür, dass man daraus ein Unternehmen gründet. Ich sage meinen Studenten immer, sie können das gewinnlos einer Lotterie systematisch erarbeiten, heutzutage. Ein großes Versprechen. Ich glaube, da ist was dran. Früher brauchte man viel Kapital, früher brauchte man viel BWL. Heute braucht man gut ausgearbeitetes Konzept und Komponenten. Manchmal gibt es Ideen, die sind toll und manchmal hat man sogar ein Patent darauf und irgendwie geht es nicht richtig vorwärts. Ich kenne das gut und ich habe überlegt, wir versuchen das mal zu diskutieren und wenn uns nichts einfällt, dann nehmen wir noch die Crowd dazu und versuchen mal so ein bisschen was wie Crowdsourcing. Ich sage es mal mit meinen Worten. Da denkt sich jemand aus, dass man doch eigentlich Tuben wiederverwenden könnte. Bei anderen Gefäßen ist es eigentlich selbstverständlich, dass man überlegt, ob man die nicht weiter nutzen kann. Bei Tuben eigentlich nicht. Ich glaube, Sie sind der Einzige, der darauf kam. Christian Binde sagt, man kann Tuben wieder auffüllen und Sie haben sogar ein Patent dazu. Sagen Sie uns kurz, wie ist es dazu gekommen? Ich bin von meinem Kernberuf her Musiker und ich bin beruflich 280 bis 300 Tage unterwegs und ich habe die Tuben selber gesucht. Und ich habe gesehen, wie meine Kollegen und alle möglichen Reisenden ihre Kosmetik mit auf die Reise genommen haben. Alle haben mit diesen Hotelflächen laboriert, jeder hatte sein System. Man versucht sie zu leeren, auszuwaschen und macht da meistens ziemlich große Sauerei. Und ich wollte gerne ein praktisches, variables Gefäß haben, und um da meine Kosmetik, die ich persönlich mitnehmen wollte und nicht die, die zufällig im Supermarkt angeboten wurde, mit auf die Reise nehmen zu können. Und das habe ich nicht gefunden. Und dann habe ich nach einer Zeit, nachdem die ganze Internetrecherche erfolglos geblieben ist, beim Tubenhersteller angerufen. Und der hat mir gesagt, ja, sowas gibt's nicht und wir sind eigentlich auch heilfroh darum. Und hat er mir erklärt, warum das nicht machbar ist. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken darum gemacht und den nächsten angerufen. Und der sagt, da haben Sie aber eine wunderbare Idee, das müssen Sie sich patentieren lassen. Und so bin ich aus meinem Hornistenberuf in diese Idee hineingestolpert. Vom Hornist zum Tuben wiederfüllen. Ist ja eng zusammen. An sich. Mit Patent, ja. Ja, also ich meine, die zwei Gebrauchsmuster habe ich angemeldet und die Idee ist jetzt beim Europäischen Patentamt. Ich warte im Prinzip so jeden Tag darauf, dass da der nächste Schritt, der Finale, dann hoffentlich durchkommt. Ja, schönes Patent, aber noch lange kein Konzept, mit dem man in die Praxis gehen kann. Und das ist mir auch klar geworden, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, dass zu diesem wunderbaren Patent eigentlich noch die Geschäftsidee fehlt. Ja. Ich habe Ihnen zurückgeschrieben, mir fällt auch nichts ein dazu. Tuben wieder auffüllen, ja. Aber jede Tube ist anders. Lohnt es das? Ist es nicht besser, man wirft sie in den Recycling? Container, was hat Sie so bewegt, an dieser Idee so festzuhalten, diese Tuben wieder auffüllen? Gut, es ist immer schön, wenn man vom eigenen Bedarf her ausgeht. Sie brauchten das. Wunderbar. Aber ja, jetzt haben wir die Tube, wir können sie wieder auffüllen. Ja, genau. Also ein Teil, von dem ich definitiv überzeugt bin, dass er sich verkaufen lassen würde, das wäre tatsächlich genau der Bereich, für den ich es gesucht habe. Ich habe einige Interviews gemacht zwischen Köln und allen möglichen Stränden oder Städten, wo ich unterwegs war, in der Security, wo die Leute dann ihre Kosmetiksachen in den Mülleimer hauen, und habe das dann einfach so im Smalltalk dann diskutiert, und sehr viele Leute waren wirklich sehr begeistert am Strand, haben sich so kleine Clubs gebildet von, ach, guck mal hier, schau mal, hast du was schon mal gesehen, und den Freundinnen gezeigt, und so sieht übrigens so ein Prototyp aus. Also das, glaube ich, das wäre ein Markt, der, wo sich Tuben sicher verkaufen lassen würden. Was die Leute dafür bereit wären zu zahlen, war ich auch erstaunt, bin ein bisschen schamrot angelaufen. Eine andere Frage ist eben jetzt wirklich eine kommerzielle Nutzung, eine industrielle Nutzung mit Wiederbefüllung, mit Großpackungen. Und da musste ich eben sehr dran denken, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass im Prinzip die Tube irgendwo vielleicht eine nette Idee ist, was die eigentliche Ressource angeht, in Ihrem Sinne, glaube ich, würde sie Dinge ermöglichen, die ohne wiederbefüllbare Tuben nicht möglich sind. Zum Beispiel eben Großgebinde billiger zu verkaufen, weil niemand von Aveda 3 Liter mit unter die Dusche oder auf die Reise nimmt. Das muss ich erst mal gestehen. In meiner Einfalt hatte ich mir unter Tube was ganz anderes vorgestellt. Ja. Das sieht ja mehr aus, also in meinem Sprachverständnis, wie ein Gefäß. Also wie ein irgendwas aus Plastik, was so mehr ein, ja, Glas oder... Schick, oder? Ja, also gut. Das ist ein Gefäß natürlich. Das ist, da hinten schraubt man das auf, genau. Und dann kann man es wieder nachfüllen. Genau. Und durch hinten rein, vorne raus kann man es auch sehr gut reinigen. Und man kann drücken tatsächlich, genau. Und dann geht das meiste auch raus. Dann, ja, wenn man die Tube auf den Kopf oder stellt. Oder so, wenn man auf den Kopf stellt, ja, genau. Dann geht ich, alles also, raus. Ja. Ich reise mit diesen Tuben seit einiger Zeit, also seit diesen Prototypen gibt. Ungefähr seit einem Jahr reise ich mit den Tuben und probiere sie aus und genieße tatsächlich, dass ich nur noch meine 5 bis 6 kleinen Fläschchen mit mir trage und nicht mehr ein großes Sortiment von 1,5 Litern Kosmetik. Aber eben, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr da drin. Also Sie sind begeistert von Ihrer Erfindung, wie die meisten Erfinder auch. Das Ganze ist schon, steht in vielen Büchern, dass die Erfinder sich immer in ihre Erfindung verlieben und glauben, die sei großartig, aber der Markt fehlt. Und das Problem haben wir da auch. Sie haben wahrscheinlich länger darüber nachgedacht als ich. Was ist das Hemmnis? Warum Leute sagen, naja, also, mir leuchtet es nicht so ein. Ist es ein großer finanzieller Vorteil, dass ich immer die gleiche Tube wieder verwende? Das käme wirklich sehr darauf an. Wenn man so macht wie Sie mit Ihrem Tee, dass man sagt, man bietet ein qualifiziertes, zertifiziertes Bioprodukt an, wie zum Beispiel Shampoos von Aveda, die wirklich sehr teuer sind, dann kommt man mit den Großpackungen, die sie anbieten, die jetzt schon im Liter verkauft werden, kommt man auf 2/3 des Preises von dem, was man sonst benutzt. Wenn man das jetzt in 3 Litern machen könnte, so würde sicher noch viel mehr drin sein. Ich denke, da in Billigprodukten, glaube ich, hat man wirklich gar keine Chance. Ja. Das Hemmnis jetzt für mich persönlich, warum ich jetzt nicht einfach sage, wir produzieren einfach mal 20.000, 30.000 Tuben und verkaufen sie im Internet, ist, dass das Werkzeug für so eine kleine Tube, das ist ein Artikel für, sagen wir mal, unter einem Euro bis zum Verkaufspreis von 3, 4, 5 Euro werden die Leute bereit zu verkaufen, zu bezahlen. Aber das Werkzeug kostet, wenn man es vernünftig angeht, 5-stellige Summen. Und das ist dann doch relativ viel für einfach das Spritzgusswerkzeug, um so eine Tube herstellen zu können, ist einfach sehr teuer. Und dazu bräuchte man entweder einen Investor, der von der Idee überzeugt ist und sagt, okay, da machen wir was damit. Dann könnte man zumindest mal den Endverbrauchermarkt bedienen. Oder man müsste jemanden finden, der sagt, ich habe ein Produkt, Kosmetik, Pharma, wo auch immer, wo ich mir so ein Recycling-System vorstellen könnte, wo das für mich einen Sinn macht und ich lasse es produzieren oder kaufe das Patent. Also, was fällt einem dazu ein, dass Sie sagen, ich habe vielleicht eine Großpackung und fülle selber mir das nach, also ich brauche keine teure Maschinerie, die jetzt das hier vollautomatisch nachfüllt, sondern ich fülle es mir selber nach. Und habe da so eine Kleinpackung, weiß auch, dass ich immer das Gleiche reinfülle. Ja. Wenn Sie das so öffentlich machen, da weiß man ja nie, was da vorher drin war. Da muss man das also sehr stark reinigen. Denken Sie an die Milchflaschen. Es ist teurer, die Milchflaschen zu reinigen, als das gleich neu zu tun. Wie wäre denn die Verwendung von Großpackung auf Kleinpackung für das Reisen? Ja, das wäre für mich der erste Ansatz. Ja, ich glaube, da wäre definitiv ein Markt da. Aber da ist die Konkurrenz, was Ihre Kollegen machen, nämlich, dass sie sich diese Hotelfläschchen nehmen und die als Kleinpackung verwenden. Ja, nur da sind auch die meisten relativ unglücklich damit, weil sie eben weder die Größe bestimmen können, noch die Farbe bestimmen können, noch den Inhalt. Das ist also eine individuelle Nachfüllflasche, das ist vor allem Kleinflasche. Es ist vor allem sehr unpraktisch, diese Hotelfläschchen auszuleeren. Die Verschlüsse sind einfach One-Way-Verschlüsse, sie halten nicht sehr gut. Und man kriegt sehr schlecht ausgewaschen, was da drin ist, wenn man mit so einem Wasserstrahl in so ein kleines Fläschchen geht. Ja. Man hat einen Berg von Schaum im Waschbecken. Das dauert eine Viertelstunde, bis das mit warmem Wasser ausgewaschen ist. Das ist wirklich nicht sehr effektiv. Ihr Verschluss ist auch nicht so ganz einfach. Ich versuche schon die ganze Zeit, das wieder richtig reinzudrehen. Ich glaube, dass Sie das können, aber die Kunden müssen das ja können. Also es ist schwierig, das genau so hinzukriegen, dass es in die richtige Welle kommt. Ich muss jetzt sagen, die Tube, wie sie jetzt da ist, ich benutze sie zwar, ja. Nur das Werkzeug für diese Art von Tube ist noch nicht so teuer, wie ich gesagt habe. Die Tube mit einem Zweikomponenten, aus einem Zweikomponenten Kunststoff gegossen, das macht die Sache dann teuer. Das ist jetzt noch relativ überschaubar, die Kosten dafür, sonst hätten wir es ja auch gar nicht spritzen können. Ja. Aber wenn es so sein soll, dass Sie sagen, das geht mit einem im Handumdrehen, mit einem harten Gewinde und einer weichen Tube, das ist relativ komplex im Spritzguss. Oh wei, ja. Und da liegt die Hürde. Deswegen ist das so kompliziert, dass deswegen, hier reinzudrehen. Genau. Weil das eben noch zu flexibel im Gewinde und ist. Und warum nicht da oben, kann man ja auch drehen. Warum nicht von oben einfüllen? Warum muss es nur ausgerechnet von unten eingefüllt werden? Wenn ich das jetzt unten öffne, habe ich ja immer durch das Gewinde die optimale große Nachfüllgröße. Das heißt, hier bin ich eingeschränkt. Aber keiner verbietet doch, dass Sie da oben auch ein großes Gewinde drauf tun? Nein, aber dann brauche ich ja zwei Gewinde hintereinander. Ach so. Das heißt, ich muss ein Gewinde hier haben und ein Gewinde zum Nach. Das heißt, da bin ich ja eingeschränkt in der... Ja. Bei der Größe der Tube wäre das nicht mal das Problem. Wenn Sie jetzt eine 20 oder 30 Milliliter Größe haben, dann wird es mit dem Doppelverschluss schon relativ, dann kann man auch durch die Öffnung nachfüllen, dann hat man keinen großen Vorteil. Wir reden ja nicht nur freundlich miteinander, sondern es muss ja auch etwas sein, was nur in der Praxis ankommt. Ja. Es ähnelt ein bisschen was dem Problem, das viele Erfinder haben, dass sie ihre Geschichte eigentlich überzeugend finden, aber dass man fragt, muss man das haben? Ist das jetzt so wichtig, dass man dafür extra Geld ausgibt, dass man dafür ein extra Produkt herstellt, möglicherweise teure Einrichtung kaufen muss, Maschinerie kaufen muss, damit man es nachfüllt? Es scheint ein bisschen so zu sein, dass man ihr Produkt möglicherweise nicht so richtig braucht. Das ist sicher individuell sehr, sehr unterschiedlich, wie man das bewertet. Ja. Gerade für das für den Endverbraucher, da gab es Leute, die als Coaches mir gesagt haben, so ein Schwachsinn, das macht ja kein Mensch. Und andere Leute haben gesagt, endlich gibt es sowas. Ja. Wunderbar, seht zu, dass das schnell genug auf den Markt kommt. Man braucht auch nicht 100% des Marktes, das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite haben Sie sicher recht. Und da, was wirklich die Sache zwingend machen würde, wäre ein Geschäftsmodell, was nur durch die Tube erst ermöglicht wird. Also wer hätte eine Anwendung, wem würde die Tube eine Anwendung ermöglichen, die es nicht möglich macht, eben ohne. Wie zum Beispiel jetzt Großgebinde von Kosmetik zu einem halben Preis zu verkaufen in der Top-Qualität. Das ist jetzt so ein Ansatz oder Automatenabfüllung oder wie auch immer, wo man sagt, das geht nur mit wiederbefüllbaren Tuben und nicht... Sie denken jetzt an die Hersteller. Ich denke ein bisschen an die Kunden. Ich würde gerne mal so eine kleine Kurzumfrage machen. Wer findet, dass das etwas Wichtiges ist, was er durchaus brauchen könnte und auch ein bisschen was dafür bezahlt, dass er diese wiederauffüllbare Tube hat? Hand hoch. Oh, doch. Gutes Drittel. Wer findet, kommt für ihn nicht in Frage? Na, ungefähr halb. Sie gucken es mit den Augen. Also, wollen nicht zu viel in die Umfrage hinein. Sagen wir halbe. Einigen wir uns auf halbe. Immerhin, die Hälfte sagt, das würde ich mir... Wenn das für 80 Millionen Bundesdeutsche gibt, ist in Ordnung. Ich fand überraschend positives Feedback. Und wichtig, auch wirklich verallgemeinerbar, nicht an einem bestimmten engen Bereich hängen, sondern mal ein Stück öffnen. Vom Namen angefangen, vom Material. Für welche Materialien eignet sich's? Wenn das Argument ist, es bleibt immer zu viel drin, gibt's aber Materialien, da bleibt bei Ihnen noch mehr drin. Und es gibt welche, da schlägt das Argument wirklich ein. Also ein Stück weit, würde ich sagen, weiter systematisch arbeiten. Mhm. Ich hatte die Befürchtung, wir kommen nicht weiter, so wie bei meiner Glasflaschen-Baustein-Idee. Aber also vom Echo her durchaus positiv. Mhm. Schön. Ja, ganz herzlichen Dank an Herrn Binde und wir halten die Daumen und vor allem auch mit denen, die so positiv gestimmt sind, weitermachen. Vielleicht kommt es ja doch noch zu einer Lösung, ja? Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.